Überall, mein Herz in Flammen. Radio, mein Radio, ich lass mich in den Nähten saugen, meine Ohren werden augen. Radio, mein Radio, so höre ich, was ich nicht sehe, stille, heimlich, fernes Reh. verboten, verstreuen sie Gebote, Verfolgung verkünden, Vergebung der Sünden verbreiten, sich vermehren im Namen des Herrn. Zeig dich! Sehen sich an, Kindern vergehen, verbreiten und vermehren im Namen des Herrn. Zeig dich! Chance on me. Ich bin Ausländer. Mon amour, yellow beauty, yeah. Ein Ausländer. dem Missverständnis zum Verdruss, dass man Sprachen lernen muss. Und wenn die Sonne untergeht und man vor Ausländerinnen steht, ist das von Vorteil, wenn man dann sich verständlich machen kann. Ich bin kein Mann für eine Nacht, ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden, bevor die Sonne wieder lacht, bin ich doch schon längst verschwunden und ziehe weiter. Ha ha ha ha ha, yeah.

ich liebe nicht, dass ich was liebe. Ich mag es nicht, wenn ich was mag. Ich freue mich nicht, wenn ich mich freue. Weiß ich doch, ich werde es bereuen. So klar und rein, dein feines Licht war mein ganzes Sein, wollte dich ins Herzen fassen. Doch was nicht lieben kann, muss hassen. Und dieses Funkeln deine Augen wird die Seele aus mir saugen. Du bist schön wie ein Diamant, schön anzusehen wie ein Diamant. Doch bitte lass mich gehen. Welche Kraft, was für ein Schein. Wunderschön wie ein Diamant, doch nur ein Stein. Da am Fensterrand Worte brennen auf dem Papier. Das Papier ist meine Haut. Die Worte, Bilder bunt und so laut. Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Zeig mir deins, ich zeig mir deins. Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Wenn das Blut die Tinte küsst, wenn der Schmerz das Fleisch umarmt, ich zeige meine Haut, Bilder, die mir so vertraut, aus der Nadel blaue Flut, in den Poren kocht das Blut. Wer schön sein muss, der will auch leiden. Und auch der Tod kann uns nicht scheiden. Alle Bilder auf meiner Haut. Meine Kinder so vertraut. Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Wenn das Blut die Tinte kühlt, nichts an, nichts wird danach wie früher sein. Sprich nicht zu mir, steig einfach ein. Sing für mich, komm, sing. Perle auf dem Ring. Tanz für mich, komm, tanz. Blondes Haar und Rosenkranz. Und dann auf den